wir standen bereit. Ein zuletzter Schlag, der Tod, er kam über Nacht. Ein zuletzter Schlag, der Tod, er kam über Nacht. Der Tod kam über Nacht. Der Tod kam über Nacht. Deutsche Soldaten, sie konnten das Ende nicht erwarten. Viele starben in dieser Schlacht, der Tod, er kam über Nacht. Viele starben in dieser Schlacht, der Tod, er kam über Nacht. Der Tod kam über Nacht. Der Tod kam über Nacht. Der Tod kam über Nacht. Der Tod.